Bus und hat sogar eine Wacht. Vor den Gefahren der christlichen Seefahrt warnt er mich vor jeder Fahrt. Das Küssen an Bord ist verboten, ich sage dir auch warum. Das Wort ist eine Konstruktion, die kippt beim Küssen um. Er hat einen Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat einen Knall, rotes Gummiboot, und erst mit Abendrot kommen wir nach Haus. Wir haben kein Segel und keinen Motor und keine Kombise, oh nein. Wir schaukeln mit Liebe und sehr viel Humor ins große Glück hinein. Und stolz wie Lord Nelson, auch noch bei Windstärke 3. Brausen die Stürme und plätschert die Regen, ruft der verwegen, ahoi! Und sollte die Luft uns entweichen, ja, das nimmt er gerne in Kauf. Die Fahrradpumpe ist im Boot und er